Die Wittenberger Werkstatt des Lukas Cranach. Atelier wird man erst ab dem 19. Jahrhundert sagen. Cranach, der Ältere, ist halb verdeckt durch die Staffelei. Katharina von Bora ist fast einen Kopf größer als die meisten ihrer Generation, bekleidet allein mit dem kurzen Zweig eines Apfelbaums, an dem nur 5 Blätter und ein Apfel hängen. Sie hält den Zweig vor ihren Venushügel mit ihrer Linken. Mit der Rechten hält sie in die Nähe ihres Mundes einen Apfel. Hinter ihr, beinahe so hoch wie ihre eindrucksvollen Schenkel, ein ausgestopfter Hirsch samt stattlichem Geweih. Nur logisch, dass Hirsche dank ihrer erotischen Ausstrahlung besonders auf den Bildnissen schöner Frauen in der nordeuropäischen Malerei das zum Mythos gewordene Tier verkörperten, wie in der Antike Hengst und Löwe. Wenig bekannt, dass der ältere Cranach der größte Aktmaler seiner Zeit war. Bis zur Wende zum Jahr 2000 gab es auch keinen kühneren. Oder wer hätte Cranachs Mut wieder aufgebracht, der schon um 1530 seine 2 Gruppenbilder schuf, auf denen je 1 Dutzend nackter Weibchen und Männchen vergnügt im Freien miteinander badet. Noch 300 Jahre später hat selbst Goya nicht gewagt, seine nackte Maya so offen darzustellen. Zeitgeist nennt man das meist, doch niemand hat je gefragt, was ist, woher kommt Zeitgeist? Hast ganz recht, Käthchen, ihm vorzuhalten, dass er über seinem ewigen Himmel, um den könnte Gott sich alleine kümmern, die Erde vergisst. Wer einen Namen hat wie er und einen, wie soll ich das ausdrücken, einen so gigantischen hat ja nur Luther. Und er darf nicht schweigen zu verbrechen vor seiner Haustüre. Kenne ihn. Am schlimmsten jetzt, er weiß wie du und ich, im Recht ist Thomas Münzer. Doch Martin schimpft ihn öffentlich den Mordpropheten. Aber Münzer hat kein Recht, die Bauern zu Terroristen ausarten zu lassen. Also die müsste er bremsen. Anständig Behandelte kann keiner zum Terrorismus überreden. Ich vermute, wir Städte haben allesamt keine Ahnung, wie furchtbar und wie lange man Bauern erst knechten muss, ehe sie rebellieren. Und plötzlich wird die Volkswut zu Lawinen. Wie die dann aufhalten? Revolutionen sind keine Lawinen. Die Natur, richtig, ist nicht aufzuhalten. Doch Rebellionen werden vom Menschen gemacht. Und die entscheiden, ob ihre Ansprüche, wenn auch noch so berechtigt, zu Mordorgien ausarten. Und bezweifle, ob das Adelsprädikat revolutionär, für mich jedenfalls ein Adelsprädikat, überhaupt einem Menschen noch zusteht, dem das, was er vielleicht zu Recht angezettelt hat, derart aus dem Ruder läuft, dass Menschen, so diese Wiedertäufer, und Münzer war ihr Pfarrer, schlimmer werden als jedes Vieh. Hören wir auf. Kann's nicht ertragen. Malst mich als die unschuldige Eva, doch wir reden über Menschen, wie wir über Tiere gar nicht sprechen können. Warum eigentlich hat Gott uns gemacht? Na, umgekehrt. Menschen haben sich Gott gemacht, um einen zu haben, auf den sie ihre Gräueltaten abwälzen können. Wenn's stimmt, was du sagst, so entsetzlich, dann wäre Nichtsein doch besser, als zur Welt zu kommen. Ja, da stellst du die Frage überhaupt. Sicher wäre Nichtsein gescheiter als Sein. Doch auch dem noch nachzuforschen, damit würde jeder Sterbliche sich übernehmen. Wenn du, Schöne, jetzt bitte dein immer so neu interessantes Gesicht ein bisschen höher hebst, muss ja nicht auf den Apfel gucken. Übrigens, wann will Luther dich endlich heiraten? Er will ja heiraten. Drängt jedes Mal, sogar öfter, als wir es machen. Wird ja auch leider sein müssen, aber nur, weil auch ich Kinder will. Denn eine Lukas, die dich hatte, hat sehr schwer mit dem Nächsten. Ja, immer ein schlechtes Gewissen, dass ich dich nicht behalten konnte, aber... Stand doch nie zur Debatte. Denkst du, ich will deinen Kindern die Mutter verdrängen, nur weil du mir Obdach gegeben hast? Das wäre ja ein Verbrechen, mehr noch an Barbara als an euren süßen Kleinen. Wenn Barbara dich nur sieht, dreht sie durch. Kann dich auch heute nur malen, muss in 3 Tagen fertig sein und dann sofort mein Bild aus dem Haus. Sonst macht sie's mit dem Messer kurz und klein. Das Beste in mir kann ich doch gar nicht geben, hat mir übrigens Freund Dürer auch geklagt, weil meine Frau mir ein Modell verbietet. Und bei Dürer noch schlimmer als bei mir. Seine Hyäne noch eifersüchtiger als meine, weil die keine Kinder kriegt. Er musste vor ihr aus Nürnberg buchstäblich türmen. War lange in Antwerpen und dort konnte er endlich eine Afrikanerin malen. Schlimm, was du sagst. Doch, was blieb übrig von dir? Nur ihr Kopf, ihren ganzen Körper hat sein Weib verbrannt, weil Dürer so albern war, wieder heimzukommen. Schlimm, was du sagst. Ja, die Ehe dressiert jeden. Doch muss auch jedermann seiner Frau zugestehen, wir würden ohne Frauen samt und sonders als Vagabunden verkommen. Cranach hat mit seiner Klage fast wörtlich die Arnold Böcklins des 360 Jahre später in Basel geborenen vorweggenommen. Der Maler hatte aus Italien eine extrem schöne mit heimgebracht, die aber schnell nach unzähligen Wochenbetten eine Figur hatte, wie eine Roulade im Zwirn. Frau Böcklin hat deshalb vorsichtshalber und nur zuberechtigt ihren dann maßlos berühmten Mann schreiend zum Gaudium der Nachbarschaft Modelle verboten. Böcklins Odysseus bei Calypso 1883 wurde buchstäblich versaut, weil auf diesem Meisterwerk statt einer schönen Frau Böcklin halbnackt daliegt, anwidernd hässlich, ein leider zeitloses Künstlerschicksal. Luther wird gleich kommen. Sehr stolz, dass du mich zur Eva auserkoren hast. Vor allem aber, und das wird nie ein Mann bei mir ändern, Lukas, geht mir ja nie die große Huldigung aus dem Sinn, die du mir gedichtet hast. Wie hebst du die 7 Zeiler auf, dass nicht Luther ihn entdeckt? In meinem Kopf natürlich, deine 7 Zeilen. Und deine Handschrift in meiner Bibel. Da guckt er nie rein, hat ja selber 5. Haut. 15 Jahre junge, kaschmirseideweich. Jetzt aufgeraut vom Nacken zum Damm, vertieft seine Zunge ab Achseln, Klitoris, Backen ins Modell, bis schreilaut ihre blendende Schönheit sich aufspreizt, berauschend ihr Quell, dann erst sie zeichnen, ist es soweit. Riskierte ich zu malen, wie du mich zitierst? Ach, nur zu gern. Zu gern, aber ich würde verbrannt. Noch schneller als mein Bild und sicher auch du. Ins Kloster zurückgeschickt würdest du mindestens. Ich habe unsere verdammte, sich so nennende Obrigkeit schon in die schlimmste Wut versetzt, als zuerst ich statt das übliche biblische endlich mal Griechen malte. Venus mit Amor. Obwohl ich Amor noch als Kleinkind darstellte, keineswegs schon als Mann, und wäre ich damals nicht Bürgermeister hier in Wittenberg gewesen, bestimmt lebte ich nicht mehr. Lebt man denn, wenn andere leben? Und wer selber was macht, kann das nur ignoriert er seine Zeitgenossen. Und schon deshalb habe ich nie darüber nachgedacht, was den Dürer oder den Tizian umtreibt. Könnte es so sein, Frauen leben für ihr Aussehen, Männer für ihr Ansehen? Ja, bestimmt. Also jedenfalls zuerst. Und deshalb muss auch ich versuchen, zum zweiten Mal Bürgermeister zu werden, schon zu meiner Sicherheit. Und auch gemäß der schweinischen Verheißung der Bibel. Wer hat, dem wird gegeben. Ja, statt dass Gott denen was gäbe, die nichts haben. So ist es. Denn nach Gott als Obrigkeit formt sich immer auch die Obrigkeit auf Erden. Ob Gott oder Landesherr, hat man kein Bündnis mit der Macht, kann man nicht kaum halten. Was glaubst du, Käthe, warum ich noch die Apotheke dazu kaufen musste? Das schönste Haus am Markt. Ja, weil ich an anderen gesehen habe, der Ruhm, wie alle Schwindelware, hält höchstens 25 Jahre. Luther tritt ein als Bauer, wie Dürer uns das Bild von Landlauten überliefert. Stolz geschwellt ruft er in Besitzerlaune, denn er besitzt sie ja längst, die schöne Katharina, wenn auch noch nicht ehelich, weil sie einen anderen liebt. Vergesse ich dir nie, Freund, dass du meinen Herrn Käthe schon zum dritten Mal als Modell nimmst. Ich will euch was vortragen, eben erst gedichtet, im Hinblick auf die Sonne. Hat lange gedauert, bis sie endlich kam. Stört dich meine Stimme? Bestimmt nicht. Leg los. Sind auch nur 7 Zeilen. Im Mai kommt nicht nur der Flieder, nicht nur glückliches Paaren, es kommen auch Ideen, Verjüngung, Gefahren. Könnte immer auch schief gehen, Maid, Libido-Blinde, sei auf der Hut. Lieder verlocken zu verfrühten Wehen. Ich muss euch beiden sagen, wenn ihr das nicht schon selber merkt, bin sehr geschmeichelt, vom Meister ausersehen zu sein, dass er mich zum 5. Mal als Modell nimmt. Ach so? Und souverän ignoriert, wie überaltert ich bin. Ich werde bald 22. Schrecklich. Ich male dich, Dummchen, weil du schön bist. Und besonders sympathisch, dass du nicht ahnst, wie schön. Aber schon zu alt. 8 Jahre Jüngere, mit mir Nonnen gewesen, sind längst unter der Haube. Bist mir lieber so, Käthchen. An Backfischen ist doch fast noch nichts, was sich zu malen lohnt. Und lernt auch noch täglich Latein. Zu all ihren Scherereien mit unserem Vieh, den Gästen, den Gärten. Musst mir nicht sagen, Martin, was für eine besondere du an Käthchen hast. Danke dir. Hören auf für heute. Muss doch auch müde sein, Käthe. Ach, hätte gern wenigstens mal 20 Minuten zugeguckt, wie du an ihr arbeitest. Mir nur recht. Kannst du noch, Käthe? Ich freue mich natürlich, wenn du zusiehst. Was würde ich für Martin nicht tun? Alles tust du, außer mich heiraten. Aber weißt doch, Lukas, sie liebt leider nicht mich. Kann ihren Baumgartner nicht vergessen, diese Nürnberger Flasche ohne Beispiel. Was kann Hieronymus dazu, dass sein Vater keine zulässt ohne Mitgift? Müsstest doch seinen Alten verstehen. Wohin soll der seine Töchter verheiraten, kann er ihnen nicht wenigstens von der Mitgift seiner Schwiegertochter was beisteuern? Lukas, habe ich nicht recht? Ein Mann, der sich vom Alten seine Braut vertreiben lässt, ist und bleibt eine Flasche. Käthchen, stimme Martin zu. Sei froh, wenn dich schon vor der Ehe auf Weisung seines Alten einer sitzen lässt. Verzeihung, Meister. Seine kurfürstliche Durchlaucht, Philipp, Prinz von Hessen, wird angesagt. Verdammt, den habe ich ganz vergessen. Muss eine Lüge finden, völlig vergessen. Käthe hat mit einem Griff ihre Kleider genommen, verschwindet hurtig im Nebenzimmer.